Ich würde euch jetzt, also ich mit der Frage beginnen, ja wie denn nun? Haben Sie denn nun in irgendeiner anderen Weise, wenn nicht gewerkschaftlich organisiert, haben Sie denn versucht, Ihre Interessen anders durchzusetzen? Und da eignet sich natürlich, wenn man so über die autonome Arbeiterbewegung redet, eignet sich natürlich Streik oder Arbeitsniederlegung. Muss ich mal schnell die Seiten. Entschuldigt bitte. Hier. Eignen sich natürlich gut, um diese Frage irgendwie zu problematisieren oder der nachzugehen. Ich hatte euch ja gesagt, es gab ein Berichtswesen ungeahnten Ausmaßes, sodass man also heute tatsächlich, so es wird gar nichts zu sehen sein. Wenn du noch ein bisschen ranzoomst, das Wie könnte. soll ich denn das Da ranzoomen? oben ist Zoom in, wo das Plus ist. Zoomst du mal? Bitte, damit ich. Ja, es ist ein Mist. Ich hätte natürlich einfach ausdrucken können. Ah ja, ein bisschen. Super. Ja. Halt, das ist zu viel. So? Ja, ein bisschen ist was zu sehen, ne? Super, auch das noch. Wäre also so ein Indiz dafür, was ist da geschehen in den Betrieben. Klar ist, das hatte ich schon gesagt, dass ungeachtet der Erfahrung am 17. Juni in den 50er Jahren noch erstaunlich viele Streiks stattfanden. Nicht mehr außerhalb, nicht mehr in Form einer Demonstration außerhalb des Betriebes, sondern innerhalb des Betriebes gab es Arbeiten. Bis zu 200 Stück registriert da. Da war das Berichtswesen noch nicht so toll, aber registrieren da Gewerkschaften und Stadtsicherheit und so. Das ist viel. Worum ging es? Es ging um das. Ich glaube, das Wort ist heute noch gar nicht gefallen. Es wurde ein TAN, ein technisches Arbeitsnormsystem, eingeführt in den 50er Jahren, West wie Ost. Das ist das Ding, wo ich kenne den Begriff nicht, der Berufsgruppe, ich sage mal, ein Techniker oder geht und kontrolliert und guckt ganz genau, wie viel Zeit braucht der Arbeiter für das hier, was er jetzt zu machen hat, um die Schraube herzustellen. Und das ist dann sozusagen dann das Optimum wird rausgekriegt und dann ist diese Norm festgelegt, erstmal als technische Arbeitsnorm. Und da gab es dann Kämpfe drum, weil die haben natürlich versucht, das sehr hochzulegen und so. Also das war in den 50er Jahren häufig, führte das zu Streiks, dass da eben, hat auch wieder was mit Normlegung zu tun, dass dann gesagt wurde, nee, also so geht das nicht. Gab aber auch schon andere Streikanlässe, zum Beispiel, dass es eben die Vergünstigungen wegfielen für Schwerstarbeit, die am Anfang da waren. Also es war ein relativ lebendiges Streikgeschehen ohne Gewerkschaften. Gewerkschaft hat sich da immer rausgehalten. Es gab sogar, hatte ich schon gesagt, so kleine Ansätze von politischen Streiks, in denen für die Streikführer, für die Entlassung oder für die Freilassung gekämpft wurde, finde ich erwähnenswert. Nicht massenweise vor, aber es ist vorgekommen. So, allerdings bahnte sich dann sehr schnell an, was dann Regel wurde, nämlich die Streiks richteten sich in der Regel an die Betriebsleitung, nicht etwa mehr außerhalb. Also es ging darum, innerhalb des Betriebes für Ordnung zu sorgen. Es kam nie wieder zu einer Streikbewegung, einer übergreifenden betrieblichen Streikbewegung. Das ist eine sehr wichtige Sache. Das war vorbei. Atmosphärisch haben sich aber die 50er Jahre ganz schön noch unterschieden von den folgenden. Da gab es noch solche Formulierungen, habe ich gerade neulich wieder gefunden. Wir haben den Kanal voll, jetzt werden wir streiken oder die bekommen jetzt die richtige Antwort. Das sind keine Arbeiterfunktionäre mehr. Also es ist ein Ton, der eben auch noch diese Verbindung sehr stark zeigt. Denkt daran, die Grenzen waren noch offen bis 61. Man muss immer mitdenken, was wir ja hier gar nicht jetzt machen, die ganze politische Atmosphäre. Also dieses auch aufmüpfigere noch aus den 50er Jahren war immer damit verbunden, oder wenn ich was außerhalb politisch war, dass ich abhauen konnte, wenn Gefahr drohte. Was ja auch gemacht wurde, ne, von vielen. Also über die Grenzen. Die waren noch nicht geschlossen. So, die 60er Jahre, und jetzt habe ich das notiert. Die 60er Jahre haben auch noch relativ viele Streikaktivitäten. Man hat 60, ich lese es mal schnell vor, ja, weil es sind 166 Registrierte, dann gibt es so eine Quartalsregistrierung, 1. bis 3. Quartal, 61, 98, dann 62, 117, 63, 138 und dann geht es irgendwie runter. Etwas seltsam, weil die Grenzen waren ja zu, ist schon richtig, aber andererseits gab es genau wieder eine Situation 60, wie schon mal vor 53, nämlich ein totaler Abstieg von Wirtschaft und Lebensstandard. Es ist extrem. Ich hatte Jugendweihe 1961, 62, 61. Und meine Mutti hat keine Torte für den Nachmittag. Es gab keine Torte. Und alle, meine Verwandtschaft war da und so. Also ich will nur sagen, es war eine richtig katastrophale Situation. Nicht nur wegen der Torte, sondern es... naja, es ist ja Jugendweihe, ja, was ja nur ein Ding gewesen ist. Auch keine Blumen, die man da in der Hand halten konnte und alles sowas. Keine Absatzschuhe, ich weiß noch, ein Theater. Und es gab daraufhin wieder die Reaktion, diesmal hieß es Produktionsaufgebot. Mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten. Es sollte durch Normen höher und so weiter. So, und da gab es danach in den 60er Jahren nochmal Streiks, aber auch nicht über, sondern immer wieder in den Betrieb. 60er Jahren gibt es noch was Spannendes, die nehmen ja jetzt ab hier, 65, 25, 64, 36, 41, 67, 18, 68, 15 und so weiter, 28, 69. Das ist was Interessantes. In den 60er Jahren, Bernd hat sicherlich darüber viel gesprochen, gab es so einen Versuch, neues ökonomisches System, Reform, und im Zusammenhang damit sind auch schon Ende der 50er, aber in den 60ern die Brigaden so besonders hervorgehoben worden, hofiert worden und als kleinste Organisationseinheit der Arbeiter die das Recht hätten, jetzt auch ihre Interessen ihrer Brigade zu vertreten, also die Brigadiere, sozusagen geradezu eine Aufforderung, ja. Und das Selbstbewusstsein ist tatsächlich gestiegen. Wir haben eine kurze Zeit, wo, und das sieht man auch an der Größe, nämlich der Personen, die teilgenommen haben an so einem Streik, häufig genau die, wie gesagt, ich konnte jeden einzelnen Streik mir angucken, ja. Es war oft die Größe einer Brigade. Also das heißt, hier streikten jetzt die aufgeführten Brigaden, die jetzt meinten, sie können was durchsetzen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte Spur der Steine. Das ist sozusagen ein bisschen so idealisierte Fassung der Baller, da dieser Brigadier, der von Manfred Krug gespielt wird, der spielt diesen Aufmüpfchen, der jetzt sagt, ich für meine Brigade, was war das Thema, das was dann sich wiederholte, die Arbeit flutscht nicht, wir kriegen nicht Material, wir können nicht ordentlich arbeiten, oder ich glaube, das war das Thema, ne? So. Hast du sowas, was man natürlich auch ein bisschen als Egoismus bezeichnen kann und nicht so besonders solidarisch. Aber egal, es geht ja um die Interessen durchzusetzen. Die Gruppe nimmt ab und wie gesagt, die Streikanlässe waren dann in den 60er Jahren beginnend, waren dann sehr häufig, nee, ich muss noch was anderes sagen, und zwar ein Einschub. Weil mein gesamtes Thema ist ja so aufgebaut, dass das also sowas mal gab wie Arbeiterbewegung und Aufbruchsstimmung und dann ging es abwärts. Das ist natürlich so nicht stimmig und ich bin gerade neulich daraufhin angesprochen worden, weil ich mit zwei jungen Frauen diskutiert habe. Es gab schon noch mehr Aufbruchsstimmungen, auch in der DDR. Die hingen jetzt nicht unmittelbar damit, aber in den 60er, also und zwar in den 60er Jahren, das war, ist ja auch meine Jugendzeit, eine Aufbruchsstimmung, warum? Frauen begann also verstärkt zu arbeiten und geworben zu werden. Frauenqualifizierung, die brauchte man ja, qualifizierte Frauen, stand an. Es gab noch nicht diese sogenannte soziale Schließung. Weiß jemand nicht, was das ist? Also gut, blöde Frage. Also soziale Schließung ist der Vorgang, wenn sozusagen aus Nichtbildungsschichten jemand in Bildung haben will und seinen sozialen Ort sozusagen wechselt, nicht mehr Arbeiter ist, sondern dann Intelligenz wird oder der Bauer wechselt. Und es hat am Anfang nach 1945, übrigens auch im Westen, war die Aufbruchsstimmung ja auch damit verbunden, die in den 60er Jahren dann wirklich richtig stark war. Ich hatte das Gefühl, mir steht alles offen. Ja, ich bin auch Arbeiterkind oder Halbarbeiterkind, zur Hälfte. Meine Mutter nicht, ihr Vater. Er hatte wirklich das Gefühl, mir steht alles offen. Ein Drittel meiner 8. Klasse war damals noch, ging zur Oberschule. Also ich will damit sagen, die soziale Schließung war noch nicht da. Die fing erst in den 70er Jahren an und dann aber massiv. Als meine Tochter zur Oberschule ging, da war es nur noch ein Arbeiterkind in der ganzen Klasse vertreten. Das ist ein Begriff aus der Soziologie, ich habe den jetzt ein bisschen verkürzt, war nicht da in 60er. Das heißt also, das ist ja sowas fürs Lebensgefühl, ist das wichtig, ne? Ob ich das Gefühl habe, ich kann jetzt hier alles werden. Kann auch Kosmonaut werden oder so. So, also das wollte ich schnell als Einschub machen. Zum Streikgeschehen zurück. Was also in diesen Tabellen natürlich nicht sichtbar wird, ist, dass die Personenzahl immer kleiner wird und dass die Sachen, das ist auch ganz wichtig, gar nicht mehr nach außen drangen. Also wer in der DDR wohnte, hat in der Regel davon nichts erfahren, weil das war immer das Größte, was die Staatssicherheit und Partei auch, wenn irgendwas passierte, sofort irgendwie Deckel rauf, schnellstens und nichts nach außen dringen und schon gar nicht in den Westen, ist klar. Ist auch gelungen, muss man sagen. Genau. So, die Normalität der 70er Jahre, ich nenne das jetzt mal so, ich habe da draußen ein Buch zu liegen, das ist, wer sich dafür interessiert, gar nicht schlecht. Das war mein erstes, nee, mein zweites. Zu den 70er Jahren, das ist, da bin ich Herausgeber, aber Teile sind davon von mir. Schein der Stabilität heißt es, DDR-Betriebsalltag in der Ära Honecker. Die 70er Jahre haben so einen anderen Charakter und auch die Streiks ändern sich stark. Die Zeiten nämlich dieser sozialen Mobilität sind jetzt vorbei. Ich sag mal so, jetzt blieb jeder an seinem Platz, wo er mal war. Jetzt war die Sache sozusagen erledigt. Und da blieb man dann auch ein Leben lang. Aber das Leben wurde auch ruhig und sicher. Also sozusagen diese Aufbruchstimmung hat ja auch immer was von Niederlagen oder weiß ich was, auf und ab. Das war jetzt klar. Man saß wirklich, wenn wer in den 70er Jahren, weiß ich, Beruf erlernt hat, der hat den in der Regel dann auch wirklich bis zu Ende, bis 89 ausgeführt und ausgeübt und so. Also vom Lebensgefühl ist das wichtig, ne? So, das ist das eine. Dann ist in den 70er Jahren gab es einen Aufschwung durch Honeckers Politik, die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Der Konsum wurde gestärkt. Jetzt begann so diese Zeit des, auch der gewissen Privatisierung, dass man sich es gemütlich machte, sozusagen, zu Hause, auch als Arbeiter, wogegen ja nichts zu sagen ist. Aber es ist wichtig, um diese Jahre zu beschreiben. In der Betriebslandschaft kommt dieses Aussehen, sage ich mal, in der Weise zum Ausdruck, dass diese Streiks sich jetzt unglaublich reduzieren und eigentlich nur noch auf einen ganz kleinen Personenkreis beschränkt sind, weil es wird ja alles in den Sachen dokumentiert, also 10 Personen ist dann schon viel gewesen. Und jetzt begann auch das, was sich in den 80er Jahren, wo man ja eigentlich nicht mehr Streik sagen kann, dann fortsetzte, nämlich es ging dann in den 70er Jahren beginnend um Mängel, zunehmend gravierende Mängel in der Arbeiterversorgung, Unpünktlichkeit von Lohnauszahlungen, fehlende Heizungen im Winter, kaputte Dächer, marode Zustände von Maschinen. Dazu sage ich später nochmal, weil in den 80er Jahren natürlich dann den Höhepunkt von solchen Dingen erreicht hat. Aber das begann schon so. Das heißt also, man hat in der Regel dann, 5 Kollegen haben dann zusammen gesagt, nö, also das geht hier nicht. Ja? Also wirklich wahr, das ist ein saukalt hier, die Heizung funktioniert nicht, wir gehen jetzt nach Hause. So, und dann kam vielleicht noch der Meister an ihr ran, hat gesagt, nee, bleib, nö, haben die gesagt, ich kann doch die jetzt nicht reparieren, na dann gehen wir, dann ist sie gegangen. So, also das vom Typ, ich will es nicht lächerlich machen, aber ich will so den Charakter beschreiben, was dann so passierte in den 70er Jahren. Wobei es natürlich nicht unerheblich war, dass so ein Mangel beseitigt wird. Es ging auch viel wieder um, nicht um Lohnerhöhung, aber um Auszahlung, Prämienauszahlung und sowas. Das, darum ging es auch, ne? Also ich will es jetzt, wie gesagt, nicht nur darauf reduzieren. Aber wichtig ist eben zu sehen, dass da schon der Streik eine Dimension angenommen hat, wo man schon nicht mehr so ganz sicher ist, ob man ihn als solchen bezeichnen kann. In den 70er Jahren gab es ein Phänomen in der DDR, man fragt sich aber, wie haben sie denn nur auch trotzdem ihre Sachen versucht durchzudrängen? In den 70er Jahren gab es ein Gesetz, das ist 1974, das hieß Eingabengesetz. Und davon muss man wissen, das versteht man gar nicht, was in den 70er Jahren passiert ist. Gesetzlich festgelegt konnte jeder Werktätige, auch im Betrieb und auch außerhalb, ich habe auch selber 2 Eingaben geschrieben, konnte Eingaben schreiben zu einer Sache, die dem übergeordneten Leitung und so, ne, wo er sagt, das ist ungerecht und ich erwarte das und das. Oder ich so, er konnte da, oder jeder konnte jeden Charakter annehmen. Kritik von den Werktätigen in Form von Eingaben. Und die sollten sogar, es war per Gesetz geregelt, hat nie funktioniert, in einer bestimmten Frist beantwortet werden. Das ist unglaublich, was da passiert ist. Hunderttausende von Eingaben sind geschrieben worden. Jeder hat eine Eingabe geschrieben, wirklich. An verschiedene Ebenen, ist klar. Und auch im Betrieb. Jetzt sind lauter Eingaben geschrieben worden, die vorher über solche kleinen Aktionen ansonsten durchgesetzt wurden. Aber vom atmosphärisch müsst ihr euch mal vorstellen, die Überschrift ist jetzt wirklich Privatisierung der Arbeiterbewegung. Weil wo hast du die geschrieben? An dem Küchentisch zu Hause mit deiner Frau. Wenn du das jetzt als Kollektiveingabe gemacht hättest, ja, der Meisterbereich zusammen oder ist über, dann hätte die Stadtsicherheit sofort ein Augenmerk gehabt, Kollektiveingabe, die wurden alle registriert und wurden dann so bearbeitet, was ist los, was ist los. Die gab es wenig, das wusste ja auch jeder. Ich auch, habe auch keine Kollektiveingabe gemacht. Und die Kollektiveinnahmen, die waren Ende der 80er Jahre enorm zu. Und das war sozusagen schon die Situation des kommenden Aufbruchs 89. Das ist interessant. Stadtsicherheit war ganz verrückt. Kollektiveingaben. So, noch eine wichtige Sache. Ah, nee, jetzt sage ich erstmal noch schnell die 80er Jahre mit einem einzigen Satz. Das ist natürlich nun fast ein Witz, weil da hier steht, wer es lesen kann, 1980, 14, 81, 82, 1, 84 gar keine registriert, 85, 2, 2 und nochmal 2, 88. 2, 88 ist ein bisschen kompliziert, da gab es schon dann viele andere Sachen neben dem Streik, die schon als widerständig, aber jetzt betriebliche Streiks. Die sage ich schon mal, die hatten dann auch wirklich fast einen parodistischen Charakter, ja. Also, dass da irgendwie auch selbst ein Vorgesetzter sagt, in der Oper, weiß ich noch, dass da die Gefahr besteht, dass der Kronleuchter runterfällt und er jetzt hier die Proben beendet und streikt. Also, ich will nur sagen, es hatte so die Dimension, das ist nämlich das, worauf ich jetzt hinaus will, die Dimension des Zerfalls der Wirtschaft hat es und der Gebäude und der ganzen, ja, der Gebäude, der Maschinerie ist natürlich das Allerwichtigste, hat so enorm zugenommen gehabt dann, 50%, ich lese gleich noch zwei, drei Beispiele vor, der von abgeschriebenen Maschinen waren zum Teil, standen zum Teil in den Fabriken rum, dass also sozusagen die Möglichkeit, in irgendeiner Weise noch ordentlich Arbeit zu leisten, eigentlich überhaupt gar nicht mehr gegeben war. Ich möchte noch einen Gang, habe ich vergessen, und den finde ich noch aber sehr wichtig, als ich eben zusammengefasst habe, die 70er, 80er Jahre, Charakter von den Streiks, die ja eigentlich auch keine mehr so richtig sind. Alle Streiks, schon seit den 60er Jahren, muss man sagen, haben nicht den Charakter gehabt, den es dann parallel ja im Westen hatte, weiß ich was, Tarifkampf, Streik, Angleichung an die Produktionssteigerung oder so, oder an den Gewinn. Nie. Es war immer Streiks, vielleicht gab es mal ein oder zwei, die ich überlesen habe, aber vom Prinzip her, dem Charakter, hatten all diese Durchsetzung von Interessen den Charakter, den alten Zustand herzustellen wieder. Oder gerechten, so der, ne, bei der Prämierung passieren irgendwelche Fehler, den zu korrigieren. Also das ist natürlich eine völlig andere Situation, als selbstbewusst als Arbeiter zu sagen, ihr habt hier jetzt hier den Gewinn, steigert mal bitte die Löhne oder weiß ich nicht was, oder Inflationsausgleich oder weil der Konsum ist so teuer geworden oder weiß ich, wie man das eben so macht in so einer sozialen Marktwirtschaft. Nichts den Charakter, ja? Den alten Zustand einer Situation, zum Beispiel wurde eine Prämie gesenkt, ja, unerklärlicherweise. Keiner wusste warum, hat gesagt, nee, also wir wollen die Prämiengesetzsetzung war so und die wollen wir nicht durch die Hintertür wieder zurückgedreht haben. Oder eben den Stuhl wieder zu reparieren, weil man auf dem nicht mehr sitzen konnte, um mal die beiden Extrembeispiele zu sagen. Das meine ich, weißt du, mit dem alten Zustand. Das finde ich eine wichtige Erkenntnis, die ich da gewonnen hatte, als ich das alles mir angeguckt habe. So, ich gehe mal zum letzten Teil meiner worauf ich also jetzt hinaus will, ist, dass für mich, nachdem ich das jetzt auch nochmal hier rausgefunden hatte mit den Streiks und mit der Rolle und Funktion der Eingaben, dass ich eben dann für mich wirklich verallgemeinert habe, das ist nicht mehr eine Klasse oder eine Arbeiterschaft gewesen, die mit den Mitteln der Arbeiterbewegung hier irgendetwas durchsetzte. Also das war es nicht mehr. Wir hatten eine Arbeiterkultur, das waren alles Arbeiter und das ist nicht die Frage. Aber ich rede von diesem also Demonstrationen, Proteste, Streiks, Kollektiv, das Wort fiel mir nicht. Das Kollektive war einfach weg. Man wurstelte sich durch, das war das Typische für die 70er und 80er Jahre, man wurstelte sich durch, man sprach mit dem Meister, man machte vielleicht auch kleine, weiß ich nicht was, Unannehmlichkeiten. Es gibt dann auch die Theorie, die gebe ich völlig dagegen, dass, aber ich weiß es ja, auch linke Kollegen und Genossen und so sagen, sag mal, ja, aber die Krankschreibung war so hoch, das ist, oder Fluktuation, Form von Widerstand, halte ich für total falsch und überzogen, weil die Arbeitsbedingungen waren einfach so, dass man krank wurde. Ich werde gleich dazu noch mal was beschreiben. Ich halte es für wirklich überhaupt nicht für angebracht zu sagen, dass die Arbeiter, wir hatten das vorhin im ersten Vortrag, und da hatte ich auch, fand ich völlig richtig, was der Kollege sagt, dass die Arbeiter in der DDR sich auf dieser, sagen wir mal, schlechten Produktions- und Arbeitsweise ausgeruht haben und sich Fäustchen gerieben haben und gesagt haben, haha, wieder kein Material da, na, dann machen wir mal ein Päuschen. Nee, meine Lieben, das ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt so viele Zitate, hoffentlich habe ich das aufgeschrieben hier, weiß gar nicht mehr, ob ich den Teil noch mitgenommen habe, dass Arbeiter sagen, also nach 89 dann, ja, ich habe es nicht mit, weil ich dachte, es wird zu viel. Doch hier, dass Arbeiter dann sagen, hier in der DDR, sagt der Arbeiter 89, hier wurde früher viel geschludert. Und wenn man heute den ganzen Tag kontinuierlich gearbeitet hat, dann ist man abends nicht so zerschlagen, als wenn man nur den halben Tag gearbeitet und den Rest rumgesessen hat. Ist wirklich wichtig zu wissen. Es ist einfach Unsinn zu denken, dass das Arbeiter nicht ordentlich arbeiten wollen und nicht, weil sie haben ja auch einen Arbeiterstolz, ja, und ein ordentliches Produkt abliefern wollen. Ich habe Handwerker erlebt, die in meiner Wohnung danach 89, was sie gemacht haben, also wurde vorher rekonstruiert und danach war was kaputt. Und der voller Begeisterung mit irgend so einem Ding, womit er da im Bad die irgendwas da, wie sagt man, dicht machen konnte. Voller Begeisterung. Kicken Sie mal, Wirtgen, wie gut es geht. Der hatte vorher sowas nicht. Der war ganz begeistert, dass er ordentliche Arbeit leisten will. Also ich will das nicht jetzt so, ich will euch nur auf diesen Gedanken aufmerksam machen, dass es falsch ist zu denken, die Arbeiter hätten, weiß ich was, boykottiert und absichtlich oder irgendwas. Halte ich nicht für, wird einzeln vorgekommen sein, ist gar keine Frage, ja, aber halte ich nicht für in irgendeiner Weise relevant, wenn man die Situation insgesamt einschätzt. So, meine Bitte oder meine Überlegung jetzt ist, jetzt muss ich doch nochmal suchen, entschuldigt, ich habe alles durcheinander gebracht. Ja, ich würde euch gerne nochmal jetzt ein paar Sachen beschreiben, was eigentlich, wie die Situation dann am Ende oder ab Mitte der 80er Jahre war. Ich lese euch mal ein paar Berichte vor, nur drei Sätze. Eines aus dem Waggonbau Dessau von 1986. Das sind Meldungen der Leiter an die Plankommission vermutlich. Da sagt, und unter anderem, da sagt dann, nee, es ist, sind FDGB, Gewerkschaftsbundesvorstand. Arbeiter würden bis zum Umfallen arbeiten, 700 Überstunden pro Person. Im VEB Chemiekombinat Bitterfeld wird gesagt, über Verschleißgrad liege derzeit bei über 50%. Überwiegende Teil der Anlagen stamme aus der Zeit der Entstehung des Werkes 1890 bis 1900. Gebäude seien einsturzgefährdet. Auch nochmal aus dem Chemiekombinat Bitterfeld. Die Hälfte der im Stammwerk beschäftigten Werktätigen, ca. 9200, seien gesundheitlichen Schädigungen ausgesetzt. In Klammern Fluor, Kohlenmonoxid und so weiter. Das, meine Lieben, war die Situation der Wirtschaft. Und jetzt, ja. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Und vielleicht spielt das jetzt für das, was du auch zeigst, eine große Rolle. Aber es interessiert mich trotzdem, wie das in den sozusagen Teilen der Produktion war, also zum Beispiel die ganzen Pflegeberufen und sozusagen die Berufe, die auch überwiegend von Frauen geleistet wurden, also ob es da das auch gab, also in dieser Auflistung jetzt kommt das da drin mit vor oder beschreibst du jetzt erstmal nur die Industrie? Nein. Das sind Betriebe und zum Beispiel die Poliklinik oder der Gesundheitswesen gehörten auch zu. Betrieb war alles in der DDR. Also Betrieb war auch meine Akademie, in der ich damals gearbeitet habe. Das waren alles Betriebe oder Einrichtungen. Manchmal sage ich Betrieb und Einrichtungen. Und alles, was ich jetzt beschreibe, zieht sich auf das an. Nur, dass diese Streiks in der Regel dort stattgefunden haben. Ich habe also keinen Streik von Schwestern oder so erlebt. Und jetzt komme ich auf deine Frage. Im Gesundheitswesen war es dramatisch. Es war dramatisch. Und zwar nicht nur, weil die abgehauen sind. Wurde ja immer gesagt, ja, das hat es verstärkt, sondern die sind ja abgehauen, weil es so eine Dramatik im Gesundheitswesen gab. War das deine Frage? Genau, meine Frage zieht da, es hätte mich mal interessiert, weil auch heute ja. Sozusagen nee, das ist leider Fragen, ob es schwierig ist, ja. Wie halt sozusagen der Pflegebereich zu beschreiben ist, weil da halt sozusagen ein Anführungsstrichen am Menschen ja. Ist und ist das jetzt sozusagen interessant und ich hätte, ob es da Formen von ja. Bewehren oder ja, ist mir nicht bekannt gewesen. Nee, also da zum Beispiel, da kenne ich mich gut aus, im Gesundheitswesen, da war, wie gesagt, dramatisch und es haben unglaublich viele, auch so Schwestern, nicht nur Ärzte, haben dann so Ausreiseanträge gestellt. Es war ja auch noch so eine Riesenwelle, um so rauszukommen aus der Misere. Ne? Und da haben sie als Begründung häufig auch ihre Arbeitssituation angegeben. Aber ich kenne keine Streikaktivitäten oder Protestaktivitäten. Kenne ich nicht. Was ich jetzt weglasse ist, weil das nicht unser Thema ist, 88, das ist ein bisschen irreführend, da sind zwei Streiks, da gab es schon relativ viel andere Formen von Protesten und da gab es auch aus dem Gesundheitswesen schon Proteste, also nicht Streiks, aber so Proteste und so Protestschreiben, offene Briefe und sowas. Ja. Das habe ich jetzt hier, kann ich jetzt leider nicht beschreiben, diesen Übergang dann zum Herbst 89. Das ist nicht unser Thema. Das wäre noch mal eine Stunde, aber sehr spannend. Ich habe folgenden Vorschlag und würde mich freuen, wenn wir das noch schaffen. Ich möchte diese letzte halbe Stunde zu einer Lesestunde machen. Und zwar möchte ich euch in 5 oder 6 Gruppen, hier ist nur jeweils eine Seite zu lesen. Es sind 6 Gruppen und ich habe euch 6 verschiedene, steht immer drüber 1, 2, sodass man da ja auseinanderhalten kann. Also ihr werdet dann in Gruppen von, ich glaube, 9 habe ich mal, von 9 Menschen oder und es sind lauter Forderungen aus Personen, die im Betrieb tätig sind, von 89. Also da, wo man dann alles sagen konnte und wollte, auch was man ändern will und was anders werden muss und was unbedingt. Und man kann, wie ich finde, und erstmal ist es interessant, ich finde immer interessant, also richtige, authentische Dokumente mal zu lesen. Das ist das eine, was vielleicht interessant für euch ist. Und das zweite ist, ich möchte euch bitten, dass wir dann in 20 Minuten oder so oder kurz vor 5 uns nochmal zusammentreffen hier und ihr aus diesen Sachen heraus Rückschlüsse nochmal zieht und sagt, was war da eigentlich los in der DDR? Weil das kriegt man raus. Also durch die Art und Weise, was wollen die jetzt da, ne? Es ist gar nicht kompliziert, ich habe es vielleicht zu kompliziert gemacht. Die würde ich jetzt gerne verteilen und ich gucke gerade, ob ich was noch vergessen habe. Nee, so habe ich es aufgeschrieben. Auf welche Probleme lassen Sie diese Forderungen rückwirkend schließen? Genau. Ich habe noch, aber das ist mit den Bildern, nur so zur Einstimmung nochmal 2 Bilder aus der Arbeitswelt gehabt. Das finde ich irgendwie... Ich wollte noch sagen, was natürlich typisch für die DDR ist, ist die sogenannte fordistische Arbeitsweise. Ne? Also da sitzen die Frauen am Fließband. So sieht das aus. Und gerade für diese fordistische Arbeitsweise ist natürlich auch dieses, das Material muss schieben. Das ist das eine. Was wenn das nicht schiebt, dann kannst du das Band abstellen und nach Hause gehen. Ja, das ist ein wichtiger Vorgang. Und eine zweite Sache ist, was sich auch mit fordistischer Arbeitsweise, ohne dass wir jetzt groß darüber diskutieren, verbindet, ist, dass ich als Arbeiter meinen Lohn bekomme. Das ist die Gegenseite vom Fordismus, so von der Idee vom alten Herrn Ford. Das ist die Idee. Und das hat nicht mehr gestimmt. Man konnte sich nämlich nicht kaufen für sein Geld. Also ich will nur mal so eine Problematik an den 2 Bildern. Und das ist hier nur noch mal ein Bild, auf dem die... auf denen du siehst, an welchen veralteten Maschinen jemand arbeitet. Ich, beim Zoom, ja, hier oben. Huch, dann ist weg. Na, ist ja hübsch. Ah ja, nee, ich krieg's nicht hin. Ja. Jetzt nicht den Rahmen sprengt, aber auch nochmal zum Geschlechterverhältnissen oder ob du herausgefunden hast oder ob, vielleicht ist das auch nicht dein Fokus, aber ob jetzt in Betrieben, in denen so überwiegend sozusagen Frauen an den Fußbändern gearbeitet haben, dass Streik, sagen Sie, irgendwie auch eine Weise andere Streikformen gab oder das Streikaufkommen jetzt in deiner Liste oder auch weniger auch vorkam oder ob du auch anhand sozusagen von Geschlechterverhältnissen irgendwie sowas feststellen konntest, dass es da auch nochmal Unterschiede da gibt, wie. Leider nicht. Leider nicht. Ich hätte so gerne rausgefunden, das ist völlig klar, wie aufmüpfig sie waren. Ne? Leider gar nicht. Also es ist wirklich so, dass man muss es so sagen, die Arbeiterinnen, also die Frauen, sie waren nicht die selbstbewusstesten, weil das hängt mit vielem zusammen. Und es ist immer so, nur die Selbstbewussten machen solche Sachen, ne, als erstes. Und darum hat sich das sehr stark in den Männlichen da konzentriert. Ich bin auf zwei so gestoßen in dieser Art, aber das war eigentlich auch mehr dem Ende zu, nicht so. Am 17. Juni war es übrigens nicht so, da waren Frauen total mit dabei, ja, das haben wir gar nicht vorhin besprochen. Aber über die Zeit, über die ich jetzt rede, leider gar nicht. Und man muss es auch sagen, Frauen waren waren sehr stark Stabilisator dieses ganzen Systems und weniger, nicht nur jetzt bei Streik, sondern auch so im politischen Zusammenhängen, ja, was ganz verrückt ist, weil nämlich andererseits hatten wir ein total patriarchal, dass ihr das nicht sehen könnt. Guckt mal, kann das jemand erkennen? Das ist das Politbüro von 1968. Das muss man einfach sich mal angucken. Ach, ich zoom mal, noch mal, bitte. Ja, ich habe das auch eben falsch gemacht hier. Genau, es ist dann ja morgen auch noch mal explizit Thema in dem Workshop von Jana Günther, wo es ja um widerständige Praxen von Frauen in der DDR geht.